HR2 Kultur. Hörspiel. Alfred Andersch nannte seine Prosa-Arbeit »Mein Verschwinden in Providence«, deren Hörspielbearbeitung wir heute bringen, im Untertitel »Fast ein Romanentwurf«. In 110 durchnummerierten kurzen Abschnitten wird in einer raffinierten Collage die Geschichte des westdeutschen Schriftstellers T. erzählt, der auf einer Lesereise durch die USA eines Tages in der idyllischen Oberstadt von Providence spurlos verschwindet. Niemand weiß, dass T. in einem dieser malerischen Häuser gefangen gehalten wird. Seine Bewohner, ein kinderloses Ehepaar, haben den Entschluss gefasst, ihrem Gefangenen die Bedingungen einer vollkommenen künstlerischen Freiheit zu verschaffen, in der er auf keinerlei Lebensumstände, wirtschaftliche Verhältnisse und Abhängigkeiten mehr Rücksicht zu nehmen braucht. T. lässt sich auf ihre Bedingungen ein und beginnt nach einiger Zeit mit der Konzeption eines Romans über sein Verschwinden in Providence. Mein Verschwinden in Providence von Alfred Andersch. Hörspielbearbeitung und Regie Hermann Naber. T. entwirft ihn, während er in jenem Haus in der Benefit Street gefangen gehalten wird. Ich stecke die Blätter in einen großen Umschlag aus orangefarbenem Packpapier, den ich in Williams Schreibtisch gefunden habe, und schreibe darauf, to whom it may concern. T. hat Gardnerhaus am Samstag, dem 17. Oktober 1970, vormittags um 8:30 verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Wenn man von der Registrierkarte der Avis Autovermietung auf der Kennedy Plaza absieht, aus der hervorgeht, dass er den an diesem Tag geliehenen Wagen, einen Dodge, nachmittags um 4 Uhr zurückgegeben hat. Dem Avis-Angestellten ist an T.'s Benehmen so wenig aufgefallen, dass er sich kaum noch an ihn erinnern kann. Die Rechnung für das Ausleihen des Wagens hat T. mit einer Kreditkarte des Diners Club beglichen. Falls er nicht mehr zum Vorschein kommt, muss also der Diners Club für die Kosten aufkommen. T.'s Frau, die in West-Berlin lebt, übrigens seit 2 Jahren von T. getrennt, weigert sich, T.'s verbliebene Rechnungen zu bezahlen. Gardnerhaus, ein anmutiger Backsteinbau aus der Kolonialperiode, dient der Brown-Universität als Gästehaus. Ich lebte dort ein paar Tage in einem Zimmer, welches dunkel war von alten Möbeln, einem Himmelbett, Büchern und Heimatzeitschriften aus Neuengland, eingeschlossen in die Einsamkeit des reisenden Schriftstellers. T. hätte am Montag, dem 19. Oktober, vor den Studenten und dem Faculty Staff des German Department der Universität aus seinen Werken lesen sollen. Ihr Leseabend wird nie stattfinden. T. muss darauf hinweisen, dass er keine Spur von Vorgefühl empfand, als er die weiß lackierte Tür von Gardnerhaus hinter sich ins Schloss zog. Hingegen beschäftigte ihn die unvermutete Kälte des 17. Oktober, die den Indianersommer des Jahres 70 bis ins Mark gefrieren ließ. Am 18. waren die Ahorne nicht mehr so rot, die Eichen nicht mehr so gelb wie am 17., wie ich feststellte, als ich in den Garten von Elizas und Williams Haus hinausblickte, hinter einem Fenster sitzend, mit Handschellen gefesselt. Die historische Schönheit, des auf einem Hügel gelegenen Universitätsviertels von Providence. Georgianismus, alte Bäume, Bibliotheken in Schalenbeton, die Tee frierend durchwandert. Wir müssen erst ein paar Sachen für dich besorgen. Was hast denn du für eine Kragenweite? Lass ich Ihnen sich einen Pullover kaufen, ehe er das gestern bestellte Auto abholt? Leider bringt er die Energie dazu nicht auf. Tee scheint der Menschenleere und der durch sie hervorgerufenen Monotonie der Straßen amerikanischer Städte großer Bedeutung für sein Verschwinden beizumessen. Die Straßen sind leer von gehenden Menschen. In George und College Street begegnete mir niemand. Während ich auf der Kennedy Plaza, dem Platz vor dem Bahnhof und Mittelpunkt der City, 5 Fußgänger zählte. Tee ist ein westdeutscher Schriftsteller von mittlerem Bekanntheitsgrad. Er ist missgestimmt, weil er entdeckt hat, dass er auf der bei solchen Leuten üblichen Lesetour durch die German Departments einiger amerikanischer Universitäten von den USA nicht mehr zu sehen bekommt als die German Departments einiger amerikanischer Universitäten. Die Reise wird vom Westdeutschen Goethe-Institut finanziert. Das Auto hat er gemietet, um einen Küstenstreifen nahe der Mündung der Narragansett Bay ins Meer aufzusuchen, wo er vor 25 Jahren, im Sommer und Herbst 1945, als Kriegsgefangener gelebt hat. Der Wunsch, diesen Platz noch einmal in meinem Leben aufzusuchen, ist bei mir zur fixen Idee geworden. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich die Einladung nach Amerika nur angenommen habe, um diesen kurzen Ausflug machen zu können. Das Auto, ein nagelneuer Dodge, besaß ein automatisches Getriebe, sodass es sich immer sofort in Bewegung setzte, wenn ich nicht auskuppelte. Das Glas der Frontscheibe war in seinem oberen Teil blau gefärbt, um dem Automobilisten die Illusion zu geben, er fahre unter einem ewig blauen Himmel dahin. Der Himmel war am 17. Oktober jedoch ohnehin blau. Blau über einem von schneidendem Ostwind durchfegten Tag. Einige Wochen später zeigte ihm Eliza eine Mappe, in der sie die Zeitungsmeldungen über die bis jetzt ergebnislose Fahndung nach Tee gesammelt hat. Tee fällt ein, dass er am 16. Oktober 2 Hemden, 2 Unterhosen und 2 Paar Strümpfe in eine Wäscherei in der Thayer Street gebracht hat. Die brauchst du nun nicht mehr, sagt Eliza. Und zerreißt lachend den Abholzettel der Wäscherei. Die brauchst du nun nicht mehr. Auch Tees Koffer ist ja seinerzeit in dem Zimmer im Gärtnerhaus zurückgeblieben. Professor Carver, der über das Verschwinden seines Gastes Unfall, Verbrechen, tief bekümmert ist, hat Tees Hinterlassenschaft durch die Polizei sicherstellen lassen. Tees Koffer, der nicht sehr groß, aus einer kastanienbraunen Lederimitation angefertigt und von unauffälliger Eleganz ist, steht nun in einem lichtlosen Lagerraum der Polizei, wo er langsam verstaubt. Eliza. Was ist? Nichts. Tee ist erstaunt darüber, dass er im Auto sitzend plötzlich überhaupt keine Lust mehr hat, den Ort seiner Kriegsgefangenschaft aufzusuchen. Er ist Mitte 50. In diesem Alter starke Anfälle von Vergeblichkeit, Sinnlosigkeit, Gleichgültigkeit. Ich bedauerte, dass ich dieses Auto nur benützte, um in Erinnerungen zu wühlen. Schade, dass es nicht mir gehörte und dass ich nicht genug Geld besaß, um mit seiner Hilfe dem Goethe-Institut zu entrinnen. Vielleicht wäre ich dann nach Tallulah gefahren oder nach Hannibal, statt nach dem Schauplatz einer vergangenen Utopie. Ich fand den Platz, auf dem die weißen Baracken von Fort Kearney gestanden hatten, ohne Mühe, indem ich hinter Saunders Town die von der Hauptstraße abzweigende South Ferry Road entlangfuhr. Sie endet in einem Kiespfad, der sich ziemlich steil zur Bucht hinabsenkt. Eine Fähre gibt es dort nicht, hat es vielleicht nie gegeben. Auf dem Land zu beiden Seiten der South Ferry Road standen keine Villen und Sommerhäuser wie sonst überall an der Narragansett Bay, sondern alte Gehöfte, verwitterte Holzhäuser im Baumkratt, von nachlässig abgeernteten Feldern umgeben. Sie müssen schon hier gestanden haben, als wir 1945 in Lastautos, die mit Planen verdeckt waren, ins Lager gebracht wurden. Merkwürdig, dass ich mir als Gefangener zu Füßen der Uferhügel lebend, die mir das Land verbargen, die Umgebung von Fort Kearney immer genauso vorgestellt habe, wie ich sie an jenem Tag im Oktober 1970 endlich erblickte. Nachdem T. diese Stelle Eliza und William vorgelesen hat, an irgendeinem Frühlingsabend 1971, die Dorrances bestehen darauf, dass er ihnen das untertags Geschriebene am Abend vorliest. Unterbricht William ihn. Ich vermute, das ist der Unterschied zwischen deiner damaligen und deiner jetzigen Gefangenschaft. Die Umgebung unseres Hauses kennst du doch recht gut, nicht wahr? Auf dem Gelände, wo wir uns jeden Morgen über einen auf der Küchenbaracke angebrachten Lautsprecher durch eine Duke Ellington-Version von O Lady Be Good hatten wecken lassen, stand jetzt ein modernes Recreation Center der University of Rhode Island. Es war um diese Jahreszeit bereits geschlossen und kein Mensch war zu sehen. Der alte Pier unten am Ufer war unverändert, so dunkelbraun, wie er immer gewesen war. Ich ging zum Ufer hinab. Ich blickte nach 25 Jahren wieder auf. Den weißen Leuchtturm in der Mitte des Fahrwassers, die niedrigen Hügel der Connecticut-Insel gegenüber, die Öffnung der Bucht zum Meer. Ich empfand nichts. Armer Kerl. Sollen wir noch einmal mit dir dort hinausfahren? Unvergleichlich, wie sich in ihrer dunklen Stimme Wärme und Spott mischen können. Vielleicht warst du nur in schlechter Form. Ach ja, William, lass uns einen Ausflug mit ihm zu seinem alten Lager machen. Besten Dank, nie wieder. Mein altes Lager hatte mir seinerzeit viel, ja alles bedeutet. Ich hatte mir von dem Wiedersehen mit ihm einen sensationellen Erinnerungseffekt erwartet. Immerhin habe ich mich nach der Epoche des Herzklopfens in der Klausur von Fort Kearney darauf vorbereitet, Schriftsteller zu werden. Hier möglicherweise der Ort für die erste Rückblende. Die persönlichen Verhältnisse des noch nicht 30-jährigen T. Interpolation seiner Beziehungen zu N., die nach seiner Rückkehr verschollen bleibt. Mich N.'s erinnernd, hob ich am Kieselstrand ein kleineres Exemplar jener Muschel auf, von der ich seinerzeit ein sehr großes in meinem Seesack nach Europa geschleppt habe, um es ihr zu schenken. Aber sogar N. blieb mir an diesem Tag so gleichgültig wie der Ort, an dem ich mich befand. Vielleicht lag es am Wetter, an diesem eiskalten Wind unter einem blauen Himmel, einem präzis geschnittenen Tag ohne Luftperspektive. Außerdem habe ich in Fort Kearney, in dem keimfreien Raum dieses schönen Gefangenenlagers, die Demokratie erlernt. Demokratie, sagte Professor Smith, Demokratie ist eine Technik des schöpferischen Kompromisses. Es leuchtete mir ein. Ich frage mich, ob ich T. auch diejenigen Sätze in seinem Manuskript vorlesen lasse, die sich auf Eliza beziehen. Also zum Beispiel den Satz, unvergleichlich, wie sich in ihrer dunklen Stimme Wärme und Spott mischen können. Oder die einschlägigen Passagen in den späteren Kapiteln. Vielleicht spart er sie beim Vorlesen aus. Aus Scheu oder aus Rücksicht auf William. Es wäre aber besser, wenn er den Mut aufbrächte, sie nicht zu unterschlagen. Selbstverständlich interessierte sich Eliza sofort für N., fragte T. nach ihr aus. Die vorhin erwähnte Rückblende ergibt sich also organisch aus der Erzählhandlung. Später trägt T. in sein Manuskript ein, dass Eliza die erste Frau sei, bei der er sich nicht durch seine Erinnerung an N. blockiert fühle. Ich fuhr noch bis Point Judith und blickte von dort aus auf den offenen Ozean. Dabei fielen mir die mondhellen Nächte auf dem Truppentransporter Samuel Moody ein. Die Delfine werden vom Phosphoreszieren der Bugwelle angelockt, erklärte mir ein Matrose, Als ich mich über den Stern beugte während der Überfahrt von Boston nach Le Havre in einer Novembernacht, als der Krieg vorbei war. T. isst in einem Fischrestaurant in Mattanuck zu Mittag, pendelt dann langsam durch die Herbstwälder und an Seen vorbei nach Providence zurück, liefert das Auto um 4 Uhr ab, unterschreibt einen Diners Club-Scheck über $25 und will sich zu seinem vorübergehenden Domizil Gardner House begeben. Auf dem Weg dorthin kommt er, Ecke College und Benefit Street, am Athenäum vorbei und tritt, da er es geöffnet findet, ein. Das Athenäum, erbaut 1838, eine der ältesten Privatbibliotheken Amerikas, ist ein von Efeu überwucherter kleiner dorischer Tempel. Theodor W. Adornos eingedenk, der einmal zu mir gesagt hat, bei Proust betrete man heiligen Boden, eine immerhin bemerkenswerte Metapher aus dem Munde des stets ein wenig ängstlichen, noch niemals feigen Helden der kritischen Theorie, scheint mir für Poe recht zu sein, was ihm für Proust billig war. Mit solchen Gefühlen jedenfalls lasse ich T. im Athenäum umhergehen. Es war der Schauplatz einer von Poes Amouren. Die Bibliothekarin, die er nach Poe-Erinnerungen befragt, sie zeigt ihm die handschriftliche Widmung des in der American Review vom Dezember 1847 anonym erschienenen Gedichts Ulalume an Sarah Helen Whitman, lässt keine Zweifel darüber aufkommen, dass sie das Benehmen Poes gegen diese schöne, reiche und angesehene Dame aus Providence unmöglich findet, wobei ihr Blick kurz die engen Nischen aus alkovenartigen Bücherschränken streift, die in dunklem Mahagoniglanz eine Galerie über dem Erdgeschoss füllen. Die Postkarte, die T. vom Athenäum aus nach Barkfeld, Kreis Celle, Haus Nummer 37, geschrieben hat, weißt du Näheres über die Beziehung Poes zu Mrs. Whitman? Ist sein vorläufig letztes Lebenszeichen. Die Polizei von Providence hat aus diesem Grund bei den Bewohnern der Häuser, die in der Nähe der Bibliothek stehen, also auch bei den Dorrances, nachgefragt, ob ihnen an einem Samstag im Oktober ein Mann von etwas über Mittelgröße, blasser Gesichtsfarbe, grauen Haaren, eine randlose Brille tragend, mit einem hellen Regenmantel bekleidet aufgefallen sei. Als besonderes Kennzeichen hat Inspektor Osborne erwähnt, ein Europäer, der spazieren ging. Eliza verspricht T., sich nach der Sarah Helen Whitman-Episode im Leben Poes zu erkundigen. Natürlich frage ich mich, ob ich T. überhaupt diese und andere ästhetische Abschweifungen in seinen Kassiba aufnehmen lasse. Doch gehört für mich beispielsweise die Erwähnung des Gedichts Ulalume zu den Gründen, aus denen T. zum Gefangenen der Dorrances wird. It was night in the lonesome October of my most immemorial year. Als ich aus dem Athenäum fortging, ließ ich mich trotz der Kälte von einem Abendhimmel aus Rauchrosa dazu verleiten, ein Stück die Benefit Street entlang zu schlendern. Die weißen, schokoladefarbenen, hellblauen und kupferroten Holzhäuser aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert mit ihren klassizistischen Türeinfassungen und Giebeln, mit ihren Mullgardinen, hinter den kassettierten Schiebefenstern und ihren Backsteinkaminen waren aber auch zu schön. In dieser Straße, die wie geschaffen war für einen Korso, befand ich mich, wie überall in den sehenswertesten Teilen der Oberstadt von Providence, völlig allein. Ecke Benefit und Hopkins Street stieß ich auf ein Haus, das nicht nur schön war, sondern geheimnisvoll, weil es in allen seinen Teilen, auch den Fenstern und Türeinfassungen, in einem Rot gestrichen war, dem man Schwarz beigemischt haben musste. Sogar sein Gartenzaun war in dem gleichen Rot gehalten. Die Bewohner dieses Hauses hatten sich entschlossen, hinter einer düster brennenden Monochromie zu leben. Siehst du, William, ich habe dir immer gesagt, dass dieses Rot die Leute abschreckt. Wir haben das echte Falunerrot nur genommen, weil uns die Restauratoren dazu geraten haben. Es ist eine Farbe, die das Holz konserviert. Mich hat es gar nicht abgeschreckt, im Gegenteil. Lies doch weiter. Ich tat nur etwas, für neuenglische Verhältnisse sicherlich Unerhörtes. Ich öffnete das Gartentor und näherte mich dem Haus. Als alles still blieb, begann ich, um das Haus herumzugehen, ließ mich jedoch von einem Kräutergarten ablenken, in dessen Mitte eine Sonnenuhr stand, welche die Aufschrift trug: A garden that might comfort yield. Du kannst dir erdenken, wie wir erschrocken sind, als wir dich da draußen umhergehen hörten. Wir traten ganz leise ans Fenster und ich höre noch, wie William sagte, er sieht eigentlich recht anständig aus. Und du hast gesagt, er ist bestimmt nicht von hier. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht an die Vorsehung, an das sogenannte Schicksal glaube, sondern hartnäckig die Ansicht vertrete, das Leben jedes Menschen sei eine Mischung aus Determiniertheit und Zufall. Ich füge dieses negative Glaubensbekenntnis in meine Nachricht ein, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, ich betrachte mein Verschwinden in einer Stadt, die auf Deutsch Vorsehung heißt, nämlich in Providence, der Hauptstadt des kleinsten amerikanischen Bundesstaats Rhode Island, als einen Vorgang von tiefer symbolischer Bedeutung. Aus der Tatsache, dass ich in Providence verschwunden bin, lässt sich nicht mehr herauslesen, als dass ich in Providence verschwunden bin. So muss es unbedingt als Zufall betrachtet werden, dass Eliza Dorrance die Tür öffnet und Tee einlädt, das Haus zu besichtigen und eine Tasse Tee zu nehmen. Weder hat sie Tee jemals vorher gesehen, noch mit seinem Auftauchen am 17. Oktober 1970 um 5 Uhr am Nachmittag gerechnet. Determiniert ist die Szene jedoch von der Kälte dieses Tages, von der Menschenleere der Benefit Street und von einem Blick des Einverständnisses, den Eliza und William gewechselt haben, ehe Eliza zur Tür ging. Eliza muss um die 40 sein, circa 1,65 groß, schlank, jedoch nicht zu sehr, sportlich, klaräugig, offen, heiter, einen sehr reinen, durchsichtigen Teint besitzen. Die Haare, welche Farbe? Meistens hochgesteckt tragen. Eliza. Was ist? Nichts. Tees Libido wird im Verlauf des Romans immer stärker von dem Verlangen nach Eliza besetzt. Zeigen, dass es sich dabei nicht um einen Vorgang handelt, der nur dadurch zustande kommt, dass Tee keine andere Wahl hat. Als ich Eliza folgte, erinnerte ich mich daran, wie ich mit meiner Frau einmal vor ein großes, tief in seinen Park verstecktes irisches Herrenhaus geraten war. Wenn der Besitzer jetzt ein Fenster öffnete, sagte meine Frau, und uns zuriefe, einzutreten, seine Gäste zu sein, könnte er an uns den perfekten Mord begehen. Kein Mensch auf der Welt weiß, dass wir an diesem regnerischen Abend auf der Fahrt von Cork nach Limerick vor dies Haus geraten sind. Und trotzdem bist du ohne im geringsten zu zögern in unsere Mörderhöhle hereingekommen. Ich habe wohl zu viel über amerikanische Gastfreundschaft gehört und gelesen. Na und, haben wir sie dir vielleicht nicht gewährt? Beim Tee erzählte ich den Dorrances von meinem Ausflug zu dem früheren Fort Kearney, gab ihnen auf diese Weise einen Abriss meines Lebens. Ich beklagte mich darüber, dass ich, anstatt zu schreiben, ich sei gerade jetzt in bester Stimmung zum Schreiben, behauptete ich, diese akademischen Rezitationsabende zu geben hätte. Ich weiß nicht, was mich veranlasste, so ausführlich über mich selber zu reden, vielleicht Elizas ausgezeichneter Rumtee. Dispensieren Sie sich doch einfach, sagte William. Übrigens kenne ich Professor Carver gut. Er wird es Ihnen nicht übel nehmen, wenn Sie absagen. Es gibt keinen amerikanischen Literaturprofessor, der Schreiben nicht für wichtiger hält als Vorlesen. Geduzt haben wir uns erst vom nächsten Morgen an. In der englischen Sprache bedeutet duzen ja nur, dass man sich mit dem Vornamen anredet. Ich bin nie auf die Idee gekommen, William und Eliza mit Bill oder Liz anzureden. Die Existenz von William Dorrance vorläufig noch unklar. Welchen Beruf könnte er ausüben? Auf jeden Fall sind beide Dorrances von Haus aus vermögend, gehören stillgelegten Zweigen von Industriefamilien an, leben von Kapitalrenten. Ich werde Ihnen das Haus morgen zeigen, bei Tageslicht. William Dorrance ist mit T. gleichaltrig. Beide sind also ungefähr 15 Jahre älter als Eliza. Eliza trug an jenem Spätnachmittag ein Kleid aus dünnem, gelbem Gestrick mit einem braunen Seidenpullover darunter. Es war inzwischen dunkel geworden. Eliza hatte die Lampe angezündet. William sagte, ich werde Ihnen das Haus morgen zeigen, bei Tageslicht. Ich fasste bei dieser Bemerkung keinen Argwohn, nahm nur an, dass ich morgen wiederkommen dürfe, was mir noch vorbewusst Elizas wegen angenehm erschien. William trug genau wie ich eine Jacke aus Tweed und graue Flanellhosen. Er ist jedoch nicht wie ich Pfeifenraucher. Auch ist er etwas größer als ich, von knochig, fasriger Konstitution mit brillenlosen blauen Augen, während meine bebrillt und braun sind. Um vor William nicht bloß als reisender Interpret meiner selbst zu erscheinen, ich hatte plötzlich das Gefühl, mich erklären zu müssen, sagte ich, dass ich diese Reise auch unternommen hätte, um mir einen kleinen Nebenverdienst zu verschaffen. Die Ertragsrechnung eines Schriftstellers von mittlerem Bekanntheitsgrad. Ohne es zu wollen, habe ich damit die Dorrances in ihrem Entschluss bestärkt. Die Dorrances dürfen nicht Literaturleser im üblichen Sinn sein. T. findet in ihrem Haus jedoch eine umfangreiche Sammlung von Märchen, Sagen und Mythen vor. Ihre Lieblingsgeschichten, das Bergwerk zu Falun, William, Rip van Winkle, Eliza. Es täte mir sehr leid, sagte ich, dass ich meine Gastgeber zu meiner Lesung am Montag nicht einladen könne. Da sie nicht Deutsch sprechen, wäre es für sie sinnlos und aufs Äußerste langweilend, die Veranstaltung zu besuchen. Ihr Leseabend, erwiderte William, wird nie stattfinden. Ich sah ihn erstaunt an. Unter den Tatmotiven der Dorrances könnte ihre Kinderlosigkeit einen hervorragenden Platz einnehmen. Der Roman muss die Ursachen dieses Versagens und ihre Folgen darstellen. Rückblende also, die Ehe der Dorrances. Wir haben schon mal jemand geschnappt. Es stellte sich heraus, dass er Handlungsreisender war. Wir haben ihn wieder freigelassen, ohne ihn überhaupt erst wie dich gefangen zu setzen. Eigenartige Hypothese von Isadore Coriat und Sigmund Freud zur Kinderlosigkeit von Lord und Lady Macbeth. Danach wären Lady Macbeth und ihr Gemahl psychologisch ein und dieselbe Person. Es wäre ein Beispiel für das Zerlegen, Dekomposition in zwei Personen, wie es in der Mythologie bekannt ist. Eine Methode, die auch bei Shakespeare manchmal vorkommt. Ernest Jones. Könnte man diese Theorie, die jeder landläufigen Ehepsychologie widerspricht, auf die Dorrances anwenden? Ich erwachte am nächsten Morgen, Sonntag, den 18. Oktober 1970, auf einer Art Feldbett, angezogen, mit einer Wolldecke zugedeckt, in einem sonst leeren Zimmer und blickte, weil ich mich im Schlaf auf die Seite gewälzt haben musste, auf einen Fußboden aus grau gealterten Tannenriemen. Meine Hände waren mit Handschellen aneinander gefesselt. Als Eliza hereinkam, um nach mir zu sehen, sagte ich, falls dies ein Fall von Kidnapping sein sollte, so mache ich Sie darauf aufmerksam, Mrs. Dorrance, dass Sie niemanden finden werden, der bereit sein wird, für mich ein Lösegeld zu zahlen. Ich heiße Eliza, sagte sie. Dunkles Frühlicht. Sie erkundigte sich nach meinen Frühstückswünschen. Überlegen, ob das Drogen, Elizas Rumtee und Handschellenmotiv albern ist. Wie wenn die Dorrances es gar nicht nötig hätten, mit so groben Mitteln zu arbeiten? Sollten nicht einige Worte ausreichen, um T zu ihrem Gefangenen zu machen? Ich heiße Eliza. Allerdings wären die Dorrances dann juristisch nicht zu belangen. Und genau das wäre falsch. Der Leser muss, wenn er es wünscht, den Vorgang auch als Verbrechen betrachten können. Außerdem sind Drogen und Handschellen sehr einfache Symbole, deren Bedeutung der Leser sofort erkennt. Er ist mit Recht eher geneigt, der Verwendung solcher Requisiten zuzustimmen, als ihrer Entmaterialisierung im metapsychologischen Dialog. Im Mantel und Degenstück müssen Mantel und Degen tatsächlich vorkommen. Die Motive der Dornses würden einleuchten, wenn es gelänge, darzustellen, das heißt zu erzählen, wann und unter welchen Umständen Eliza Dorrance den Entschluss gefasst hat, einen Gefangenen zu machen. Und wie sie es bewerkstelligt hat, ihren Gatten zum Komplizen zu gewinnen. Also neues Umkreisen der Vergangenheit des Ehepaares. Du bist für uns ein Glücksfall. Transposition von Analyse in Erzählung. Die Erzählung ist ebenso wahr wie die Analyse. Doch reicher an Bedeutung. Die Erzählung legt nicht fest, sondern platziert die Feststellung in einen Spielraum. Die Erzählung gibt keine Antworten, sondern stellt Fragen. Lauter alte Kamellen oder Bauernregeln, an die man sich beim Schreiben aber fortwährend erinnern muss. Beim gemeinsamen Auch ins Bad und auf die Toilette mussten sie mich schließlich ungefesselt gehen lassen. Danach wartete ich, wieder in Stahl geschlossen, was sie mit mir anstellen würden, während ich in den Garten hinausblickte, in dem die Ahorne nicht mehr so rot, die Eichen nicht mehr so gelb waren wie gestern. Warum hat T. sich nach dem Frühstück die Handschellen wieder anlegen lassen, anstatt aufzuspringen und aus dem Haus zu laufen? Hat William vielleicht wortlos eine Pistole neben sich auf den Tisch gelegt? T.'s Kassiber gibt darüber keinen Aufschluss. William zeigte mir, wie er es versprochen hat, das Haus. Ich ging mit gebundenen Händen hinter ihm her. Er führte mich zuletzt in das Zimmer, in dem ich wohnen würde, und ließ mich dort allein. Ich brauche das Haus nicht zu beschreiben, da jeder Kenner von Providence längst weiß, dass ich das Stephen Hopkins Haus aus dem Jahre 1707 als Modell für das Haus der Dorrances benütze. Die rote Farbe, Ecke Benefit und Hopkins Street. Es ist heute ein Museum. Sie können es besichtigen. Stephen Hopkins gehörte zu den Unterzeichnern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776. Für meine Zwecke umgebe ich das Stephen Hopkins Haus nur noch mit einem größeren Baumgarten oder kleinen Park, weil sich in ihm die ersten Liebesszenen zwischen T. und Eliza abspielen sollen. In Wirklichkeit besitzt das Haus nur den von T. schon erwähnten Kräutergarten mit der Sonnenuhr, die der alte amerikanische Rebell und Staatsmann aufstellen ließ. Es ist außer zur Straße hin von den Bäumen angrenzender Gärten umschlossen. Sie hatten das Zimmer schon vollständig für mich eingerichtet. Ein Bett von kolonialer Einfachheit, präzis mit blütenweißen Leintüchern und Militärdecken aufgemacht, ein großer Tisch in der Nähe eines der beiden Fenster, auf dem Schreibpapier lag und eine Schreibmaschine stand, eine ziemlich alte Underwood Noiseless, wie ich feststellte, sowie ein Glas mit 10 scharf gespitzten gelben Bleistiften. In einer Ecke ein Lehnstuhl mit einem Lesetischchen, darauf eine Packung Tabak, allerdings eine Marke, die ich nicht rauche, sowie die Sonntagsausgabe einer hiesigen Zeitung. Nach einigen Mühen gelang es mir, meine Pfeife aus der Jackentasche zu holen, zu stopfen und anzuzünden. Ich setzte mich in den Lehnstuhl und betrachtete ein noch leeres Bücherregal und die angenehm blau-graue Streifentapete der bilderlosen Wände. Ich hatte festgestellt, dass die Fenster auf den Garten blickten, nicht auf die Straße, so dass es wohl zwecklos gewesen wäre, sie zu öffnen und um Hilfe zu rufen. Ich blieb sitzen und rief herein, als Eliza anklopfte. Sie teilte mir mit, der Schrank für meine Kleider und meine Wäsche stände draußen in der Diele. Aber er ist ja noch leer, sagte sie. Wir müssen erst ein paar Sachen für dich besorgen. Was hast du denn für eine Kragenweite? 41, sagte ich, aber damit kannst du nichts anfangen. Sie holte ein Bandmaß, legte es mir um den Hals und nahm mir das amerikanische Maß. Da ich noch immer saß, blickte ich aus nächster Nähe auf ihren heute früh mit einer dunkelblauen Bluse bekleideten Oberkörper. T., der sich doch entschlossen hat, beim Vorlesen nichts auszulassen, wagt es nicht, William anzusehen, nachdem er solche und ähnliche Szenen seinen Zuhörern zur Kenntnis gebracht hat. William wirft, wenn T. geendet hat, lediglich technische Fragen auf. Oder er erörtert allgemeine literarische Probleme. Persönliches übergeht er. Dame Eliza hört sich die Arien ihres Troubadours huldvoll an. Am Nachmittag ließen mich die Dorrances allein, weil sie einen Besuch zu machen hatten. Sie stellten mir das ganze Haus zur Verfügung, schlossen mir aber, ehe sie gingen, die Hände auf dem Rücken zusammen. Ich hörte, wie sie in ihrem Wagen stiegen und abfuhren. Ich stellte mich an ein Fenster im ersten Stock, das zur Benefit Street hinausging, und beobachtete die Straße, auf der sich aber kein Mensch sehen ließ. Von Zeit zu Zeit fuhren Autos vorbei. Wenn jemand gekommen wäre, hätte ich mich nur durch Klopfzeichen bemerkbar machen können, denn es gelang mir nicht, das offenbar verklemmte Schiebefenster zu öffnen. Die Hebelwirkung meiner hinter dem Rücken gefesselten Hände war zu gering. Nach einiger Zeit gab ich es auf. Ich verbrachte die Zeit, in der ich auf die Rückkehr der Dorrances wartete, stehend, gehend oder auf dem Sofa im Wohnzimmer auf dem Bauch liegend. Ich konnte nicht einmal lesen oder den Fernsehapparat anstellen oder Gegenstände, die mich interessierten, zur Hand nehmen und betrachten. Immerhin hätte T. mit nicht allzu großer Mühe einen Gegenstand, beispielsweise eines der eisernen Kamingeräte, ergreifen und ein Fenster im Erdgeschoss zerschlagen können. Die dünnen Holzleisten der Fensterkassetten hätten ein paar Fußtritten nicht widerstanden. Wenige Minuten später wäre T. frei gewesen. Nach dem Abendessen unterbreiteten mir die Dorrances ihre Vorschläge. Ich sollte zwar als ihr Gefangener leben, jedoch völlig frei schreiben können, ohne auf irgendwelche Lebensumstände, wirtschaftliche Verhältnisse, Abhängigkeiten, Beziehungen, Traditionen, Strukturen, in denen ich bisher als Schriftsteller erschienen war, Rücksicht nehmen zu brauchen. Es würde mir an nichts mangeln. Ich fragte, wie sie mit mir verfahren wären, wenn ich kein Schriftsteller wäre. Wir haben schon einmal jemand geschnappt, erzählte mir Eliza ganz unbekümmert. Es stellte sich heraus, dass er Handlungsreisender war. Wir haben ihn wieder laufen lassen, ohne ihn überhaupt erst wie dich gefangen zu setzen. Sie sah mich an und sagte, du bist für uns ein Glücksfall. Aber du bist für uns ein Glücksfall. Ich machte es zur Bedingung, dass sie mir zwei Synonymenlexika, Dornseif und Werle-Eggers, kluges etymologisches Wörterbuch, Heuers Grammatik und die zweibändige DDR-Enzyklopädie der deutschen Sprache besorgten. William schrieb die Titel genau auf, ich nannte ihm die New Yorker Buchhandlung, bei der er sie bestellen konnte. Danach nahmen sie mir die Handschellen ab. Es ist als sicher anzunehmen, dass die Dorrances an jenem Sonntagnachmittag keinen Besuch gemacht, sondern von einem strategisch gut gewählten Punkt aus im Wagen sitzend das Haus beobachtet haben. Beim Erscheinen Tees auf der Benefit Street wäre das Spiel für sie aus gewesen. Später einmal hat Eliza T. erzählt. Wir hätten dir für dein Schweigen so viel Geld angeboten, dass du nicht hättest widerstehen können. Im Sinne des Strafrechts liegt hier also ein nur sehr geringfügiger Fall von Freiheitsberaubung vor. Ein geschickter Anwalt könnte ihn als Scherz hinstellen und auf vollständigen Freispruch der Dorrances plädieren. Demgegenüber müsste geltend gemacht werden, dass T., obwohl er keinen Fluchtversuch gemacht hat und auf die Vorschläge der Dorrances eingegangen ist, seine Gefangenschaft nicht frei gewählt hat und dass es sich um eine reale Gefangenschaft handelt. T. beschließt, die Lage zu nützen und beschäftigt sich mit dem Problem frei assoziierender Satzfolgen, wie er sie schon seit langem plant. Diese Tätigkeit führt zu den überraschendsten Ergebnissen. Beispielsweise sieht er sich gezwungen, die Stuttgarter Brauerei Wulle nach Delbrück zu versetzen. Was später, als er die Stücke in Max Benses Schriftenreihe Rot veröffentlicht, zu einem erregten Einspruch von T.s treuem Leser Jürgen Becker aus Köln führt. Ende Februar 1971 lässt er diese Arbeit fallen und beginnt mit der Niederschrift von Mein Verschwinden in Providence. Selbstverständlich kommt es schon nach den ersten Vorlesungen zu Gesprächen über das Problem einer späteren Veröffentlichung. William, Eliza und auch T. sind sich darüber im Klaren, dass auch eine anonyme Veröffentlichung den Aufenthaltsort von T. verraten würde. Es gibt schließlich nur einen Schriftsteller, der in Providence verschwunden ist und von der Polizei gesucht wird. Bei der für das abendliche Vorlesen nötigen Übersetzung lässt T. sich von Eliza beraten, indem er ihr die englischen Sätze zeigt und sie sowohl auf ihre linguistische Möglichkeit wie auf ihren Klang prüfen lässt. Wenn ich an Passagen geriet, in denen ich meine Gefühle für Eliza andeutete, lasen wir nicht weiter. Aber nicht aus den Gründen, die Dante mit diesem Situationssatz ahnen lässt. Eliza stand dann einfach auf und behauptete, sie habe im Hause zu tun. Als es Frühling wurde, verbrachte ich manche Stunde des Tages im Garten. Ich half Eliza beim Setzen der Dahlienknollen und grub die Himbeerbeete um. Ich gewann den Eindruck, dass es ihr im Garten mehr auf die Effektivität der Pflanzenzucht als auf die Schönheit der Anlage ankommt. Einmal, als wir nach dem Aufbinden einer Klematis nebeneinander standen und den Verlauf des dünnen Gezweigs prüften, ließ sie es sich gefallen, dass ich meinen Arm um ihre Hüfte legte. Sie zog sich mit einem leichten, zu nichts verpflichtenden Kuss aus der Affäre und ging ins Haus. Ich folgte ihr nicht, obwohl ich wusste, dass William nicht zu Hause war. Nicht einmal auf die Bekanntgabe dieser Szene hat William reagiert. Er nahm sie zur Kenntnis, als lese er sie in irgendeinem Roman. Auch Eliza benahm sich so, als ginge sie das Gehörte persönlich nichts an. Unbefangen reichte sie den Tee herum. Eliza wird Tee nach seiner Frau ausfragen. Warum sie von ihm getrennt lebt, wie er sie kennengelernt hat, ob sie Kinder hätten. Und wenn ja, ob er manchmal von München... T. lebt also in München. Nach Berlin fahre, um sie zu sehen. Wiederum ergibt sich aus den Fragen Elizas ein Teil von T.s Geschichte. Und wie war es mit deiner Frau? Der Aufbau des Romans wird T. ziemlich klar. T. träumt, er rufe vom Flugplatz Tempelhof aus seine Frau an, um ihr mitzuteilen, dass er früher als geplant aus Amerika zurückgekommen sei. Erst nachdem er eingehängt hat, fällt ihm ein, dass die Maschine, mit der er flog, über dem Atlantik abgestürzt ist. Als ein Angestellter der Fluggesellschaft seine Frau informieren will, streitet sie die Tatsache ab und behauptet, es müsse ein Irrtum vorliegen. Sie habe gerade mit ihrem Mann telefoniert. T. wird Eliza von dem Lyrikseminar erzählen, zu dem ihn Professor Carver eingeladen hat. 13 Graduate-Studenten, unter ihnen zwei Neger, die sich mit der redaktionellen Veränderung befassen mussten, welche Goethe zwei Zeilen in einem seiner Sesenheimer Gedichte hatte angedeihen lassen. Die erste Fassung hatte gelautet... Du gingst, ich stund und sah zur Erden und sah dir nach mit nassem Blick. Während die zweite, 30 Jahre später, in das Goethe vorteilhafter erscheinende »Ich ging, Du standst und sahst zu Erden und sahst mir nach mit nassem Blick gewendet worden war. Euer Goethe muss ein eitler Mann gewesen sein. Und wie war es mit deiner Frau? Hat sie dir oder du ihr mit nassem Blick nachgesehen? Ich werde dafür sorgen, dass du in der ersten Fassung gehst, wenn du einmal Providence verlässt. Obwohl William der Erzählung Tees gespannt folgt, ist er doch grundsätzlich unzufrieden. Es ist merkwürdig, dass du als Gefangener unter den Bedingungen vollkommener künstlerischer Freiheit lebend, die es dir erlauben würden, deine größten Pläne zu verwirklichen, stattdessen nach dem dir augenblicklich dringendsten Thema greifst und es in der direktesten Form vorträgst. Du bleibst subjektiv. Schade. William wünschte also eine objektive Literatur. Es ist mir immer noch nicht gelungen, ihn zu definieren. Doch es wird allmählich deutlich, dass seine Neigungen ihn auf das Feld der exakten Wissenschaften verweisen. Befolgt er ein Experiment? An welchem Punkt haben sich die wissenschaftlichen Intentionen Williams und das, sagen wir, Unterhaltungsbedürfnis seiner Frau getroffen? Neue Rückblende also. Zweifellos werden die Motive der Dorrances das sperrigste Element des Romans bilden, wenn man den sich hier billig anbietenden sadomasochistischen Banalitäten ausweichen will. Es führt kein direkter Weg von der infantilen Sexualität zu dem Traum, den William und Eliza sich verwirklichen wollen. T. gelingt es nicht, die Dorrances hinsichtlich einer künftigen Veröffentlichung des Romans zu beruhigen, obwohl er ihnen versichert, dass er sie juristisch völlig decken würde. Das ist nicht der springende Punkt, sondern dass wir Providence verlassen müssen, wenn diese Geschichte bekannt wird. T. bietet ihnen an, den Schauplatz und die Namen zu verändern. Doch glaubt er selbst nicht daran, dass es ihm möglich wäre, Providence für beispielsweise Savannah auszutauschen. Obwohl er mit der Wahl des Stephen Hopkins Hauses bereits ein Element der Fiktion in den Roman gebracht hat. Sind auch die Dorrances vielleicht gar nicht die Dorrances? An Providence allerdings ist nicht zu rütteln. Eine Begierde nach Eliza brachte mich dahin, dass ich manchmal nachts die Türe meines Zimmers öffnete und in der Dunkelheit wartete, ob sie kommen würde. Vielleicht hat sie doch das Knarren der Türe gehört und die Stille, die dem Geräusch folgte. Das Zimmer, in dem Eliza und William schliefen, befand sich auf dem gleichen Flur. Erster Ausgang zum Tabakhändler. Da sich unter den Utensilien, die ich im Gärtnerhaus zurücklassen musste, auch meine Pfeifen befanden und die von William als Ersatz besorgten nicht meinem Geschmack trafen, bestand ich darauf, mir selber einige passende Stücke besorgen zu dürfen. Ich begab mich also an einem Vormittag im Mai zu dem Tabakgeschäft Ecke Thayer und Waterman Street, ostentativ den Weg über den Campus einschlagend, ab und zu stehen bleibend und das Leben und Treiben der Studenten betrachtend, doch ohne erkannt zu werden. Vielleicht hat mein Bart es verhindert, dass ich von irgendeinem Studenten wiedererkannt wurde. Ich habe mir nämlich während des Winters einen, wenn auch kurz geschnittenen Vollbart wachsen lassen. Eliza. Was ist? nichts. Ernst und bärtig sitze ich an den Nachmittagen im Living Room des dunkelroten Hauses, lese die Zeitung, sehe fern oder lausche den brütenden Akkordblöcken von Paul Gonsalves Tenorsaxophon in Mood Indigo oder Come Sunday, meinen Lieblingsstücken aus der Diskothek der Dorrances. Dann kommt manchmal Eliza herein, bleibt neben mir stehen und legt ihre Hand leicht auf meine Schulter. Sie kommt von den Tennisplätzen im Blackstone Park und ist noch etwas erhitzt. Sie trägt irgendein Parfum. Eliza, sage ich, ohne mich umzuwenden. Was ist? Fragt sie mit ihrer dunklen Stimme, in der sich, ich habe es schon geschrieben, Wärme und Spott mischen. Nichts, erwidere ich. Dennoch halte ich es für so gut wie ausgeschlossen, dass Eliza mir auf die Dauer widerstehen würde. Ich gehöre zu denen, die annehmen, dass keine Frau sich die Chance entgehen lässt, mit zwei Männern zu leben, statt mit einem, wenn sie ihr geboten wird. Und da ich Eliza physisch nicht unangenehm bin, aber sie zögert, denn sie vermutet, dass ich nicht mehr ihr Gefangener sein werde, wenn sie nachgibt. Wenn die Dorrances Besuch bekommen, müssen sie Tee bitten, auf sein Zimmer zu gehen. Sie besitzen ein Sommerhaus an der Küste von Cape Cod. Es liegt ganz einsam. Aber dort macht es auch nichts aus, wenn du bei uns gesehen wirst. Auf Cape Cod konnte ich sehr gut arbeiten. Gegen Mittag musste ich immer die Läden schließen, weil die Dünen um das Meer zu flimmern begannen. Ich hörte dann das leise Gespräch meiner Gefangenenwärter, die unten im Schatten der Veranda saßen. Mäzenas und seine Gattin. Einige Male erwägt T., den Roman aus der Perspektive Williams zu schreiben. Das Buch geriete dann zur Geschichte eines wissenschaftlichen Experiments. Der Versuch Williams, die Bedingungen einer absoluten und abstrakten Freiheit herzustellen. Der Arbeitstitel dieser Version, die T. schließlich verwirft, lautet ein amerikanischer Traum. In den sehr warmen Mondnächten auf Cape Cod badeten wir einer Anregung Elizas folgend nackt. Einmal, als wir nebeneinander lagen in den Dünen, legte ich meine Hand zwischen Elizas Schenkel. Es schien ihr zu gefallen, denn sie schob meine Hand nicht weg und William erhob keine Einwände. T. hat den Roman nun vollständig exponiert. Eine erste Faustskizze ergibt den folgenden Aufbau. Erstens Reise in den USA. Zweitens vor Kearney. Drittens Erinnerung an N. An den Krieg. Erste Rückblende. Viertens Gang durch Providence. Fünftens Verschwinden in Providence. Sechstens die Motive der Dorrances, römisch 1. Zweite Rückblende. Siebtens Erlebnisse in der Gefangenschaft, römisch 1. Achtens die Motive der Dorrances, römisch 2. Dritte Rückblende. Neuntens die Erlebnisse in der Gefangenschaft, römisch 2. Zehntens Erinnerung Tees an seine Frau, an den Nachkrieg. Vierte Rückblende. Elftens Erlebnisse in der Gefangenschaft, römisch 3. Zwölftens die Motive der Dorrances, römisch 3. Fünfte Rückblende. 13. Erlebnisse in der Gefangenschaft Römisch 4, 14. Cape Cod, 15. Schluss. Wie vor jedem seiner Romane ärgerte sich T., dass eine solche Verlaufsskizze ihn auf lineares Erzählen festlegen möchte. Von der Arbeit des Verschmelzens der verschiedenen Zeitebenen in eine einzige Zeit, die Zeit des Romans, keinen Begriff gibt. Die Entscheidung über die Erzählperspektive lasse ich T. noch hinausschieben. Mache ich ihn zum Ich des Romans oder zum erzählten Erzähler? Scheue ich den Vorwurf, ihn wie ein Gott erfunden zu haben und sich bewegen zu lassen? Maskiere ich ihn also als ich? Oder greife ich ruhig nach ihm, im Vertrauen darauf, dass meine Leser mich schon nicht mit göttlichen Attributen ausstatten werden, nur weil ich die dritte Person Singular verwende? Über den Schluss dieses Kreuz jedes Romans ist T. sich diesmal im Klaren. Im Gegensatz zur Erzählung, insbesondere zur Short Story oder Long Short Story, sollte der Roman ja nicht in einem sogenannten offenen Schluss enden. Er wird die Entscheidung darüber bringen, ob T. den Roman im Hause der Dorrances schreiben wird. Er schätzt die zur Herstellung nötige Zeit auf 2 bis 3 Jahre. Oder in Freiheit. Eines Tages also steckt T. diese Entwurfszeichnung zusammen mit den Ausführungsproben in einen großen Umschlag aus orangefarbigem Packpapier, den er in Williams Schreibtisch gefunden hat, und schreibt darauf: To whom it may concern. Es wäre natürlich richtiger und den Dorrances gegenüber fairer gewesen, wenn er ihn mit der Adresse seines Verlegers versehen und ordnungsgemäß am Schalter des Postamts an der Kennedy Plaza aufgegeben hätte. Pass auf, wenn du ausgehst. Man könnte dich erkennen. Aber er ist ein Schriftsteller. Und so wünscht er, was sich aus dieser Mystifikation unvermeidlich ergeben wird, das Erscheinen der Polizeijeeps vor dem Stephen Hopkins Haus, die Auffahrt der Fernsehübertragungswagen, die Vernehmungen, die Pressemeldungen, die Interviews, die Bilder, kurz den Skandal. Die Sache hat nur den Haken, dass die Polizei, da T. das Stephen Hopkins Haus als Modell des Hauses der Dorrances benutzt hat, ratlos dieses Museum durchsuchen wird. T. muss sich also ganz woanders befinden. Vielleicht doch in Savannah? Roland Barthes wird in einer strukturalistischen Zeitschrift zu dem Vorfall bemerken, es sei nur logisch, dass der Roman zu seinem Verschwinden die Museen benütze. Nach unserer Rückkehr aus Cape Cod gehe ich häufig in der schönen Oberstadt von Providence spazieren, die in ihrer Art ja ebenso geschlossen, ebenso bedeutend ist wie Dinkelsbühl oder San Gimignano. Von Gefangenschaft kann kaum noch die Rede sein. Eliza macht manchmal noch den schwachen Versuch, mich daran zu erinnern, indem sie mir, wenn sie hört, dass ich das Haus verlasse, zuruft: Pass auf, wenn du ausgehst, man könnte dich erkennen. Sie hörten Mein Verschwinden in Providence von Alfred Andersch. Hörspielbearbeitung Hermann Naber. Die Personen und ihre Sprecher waren: Autor Peter Lieck, Schriftsteller T. Bruno Ganz, Eliza Dorrance Marianne Moser, William Dorrance Helmut Wüstmann. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Stefanie Hoster, Musik Duke Ellington, Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1984. Dramaturgie Hans Burkhard Schlichting.